Sechstens, wie gehen Sie eigentlich mit gruppeninternen Konflikten um? Naja, den einzigen gruppeninternen Konflikt der ANSNA löste Kühn letztendlich durch Ausschluss von Arndt Heinz Marx und damit war der Markt gehalten. Der Putsch gegen Kühn während seiner zweiten Haftzeit nimmt eine Sonderrolle ein und kann nicht durch wenige Sätze abgehandelt werden. Aber hier handelt es sich nicht um einen gruppeninternen Streit, sondern um eine Abspaltung, deren Gründe ohnehin nur vorgeschoben waren. In Wahrheit wollten einige politisch das ernten, was Kühn gesät hatte, und die Zeit seiner Inhaftierung erschien ihnen geeignet, ihren Putsch durchzuziehen. Das unter fünf Gesagte verdeutlicht ja bereits, dass diese Frage in unserem konkreten Fall heute an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht. Die grobe Richtung steht seit Jahren fest. Neue Projekte werden gemeinsam besprochen. Klassische Konflikte können da gar nicht ausbrechen.